weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel einladen und begrüßen und vor allem in ein Gespräch mit der Wiesbadener Künstlerin Ricarda Peters, die ich schon seit vielen Jahren kenne und deren Weg ich mitverfolgt habe. Ihre Bilder, wunderbare Abstraktion, fröhliche Bilder in den Farben und sehr kompliziert wie die Künstlerin selber, wenn man genau hinschaut. Ich möchte sagen, dass Ricarda leider im Dezember, am 16. Dezember 2023 verstarb und sie ein Werk von Größe hinterlässt, das mit zwei Bildern im Museum Ernst, in diesem schönen neuen modernen Museum in Wiesbaden, vertreten ist, worüber sie 2021 bei unserem Gespräch sehr, sehr glücklich war und sich sehr auf die Eröffnung des Museums freute, wie wir alle. Und das hat ja dann noch einige Jahre gedauert, nämlich bis in den Sommer 2024, wie wir bei diesem Gespräch hoffen, wenn es jetzt soweit ist. Ich möchte Ihnen aber Ricardas Lebenslauf von ihr selber erzählt bringen und das in Erinnerung an sie und vor allem auch in Vorschau auf die interessanten Werke, die sie vielleicht an den Wänden, weiß nicht ob jetzt oder bei einer anderen Ausstellung zu sehen sein werden. Jedenfalls sind sie in der Sammlung Ernst und das, wie sie selber sagt, sagte man ihr, sei ein Ritterschlag eigentlich für eine Malerin aus der gleichen Stadt mit den Werken von Weltgrößen in der modernen Malerei und Kunst überhaupt zusammenzuhängen. Und da hat sie ganz großes Recht und auch das Recht, da zu sein, denn ihre Werke sind wirklich wunderbar. Ich möchte Ihnen jetzt einfach diese Sendung bringen, die ich 2021 mit ihr aufgenommen habe und Ihnen viel Freude dabei wünschen. Den Text können Sie im Blog lesen und vielleicht haben Sie selber auch die Möglichkeit, diese Werke dann einmal selbst in Augenschein zu nehmen, wenn Sie dann in Wiesbaden sind und sich im Museum Ernst einmal umschauen. Ich freue mich, am Mikrofon ist Susanne Nielsen, die, wie gesagt, in Ricardas Reich, in dem schönen Haus in der Taunusstraße, dann damals in der großen Altstadtwohnung, sich alle Werke um einen herum drapiert anschauen konnte. Schauen Sie im Blog nach einigen der Fotos, die ich damals gemacht habe. Und auch einigen, die Ricarda bei ihrer letzten Ausstellung zeigen, wo man ihre Werke sogar begehen konnte. Also viel Freude damit und wie gesagt, diese Sendung ist vom September 2021. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Heute geht es um die Malerin Ricarda Peters, die abstrakt malt und zwei ihrer Werke, zwei große Werke, inzwischen im neuen Museum für abstrakte Kunst der Sammlung Ernst an Wiesbadens Wilhelmstraße zeigen kann. Es fügt sich alles und besonders für die abstrakte Malerin Ricarda Peters ist das Jahr 2020 zum Glücksjahr geworden. Zwei große Werke ihrer abstrakten Malerei, eines davon eine Hommage an ihren einstigen Lehrmeister Vedova in Venedig, werden nun Teil der Sammlung Ernst sein, für die ein ganz neues Museum an der Wilhelmstraße in Wiesbaden genau neben dem ehrwürdigen Altenbau des Museums Wiesbaden entsteht. Ein imposanter neuer Kubus, der die Zukunft ankündigt und im Oktober 2021 eröffnet wird. Monumental ist dieser Museumskubus, ein Bau des 21. Jahrhunderts, so wie auch das Viertel am anderen Ende der Wilhelmstraße, eben so kubistisch abstrakt, um die vier Jahreszeiten herum gebaut, das nach 1945 völlig neu und im internationalen Stil eine neue Ära ankündigte, nämlich das Wirtschaftswunder. Vorbei mit der guten alten Zeit, mit dem Plüsch, mit dem Theater, das noch eine Kaiserloge hatte, und dem Museum Wiesbaden und seine an der alten Prachtstraße stehenden Gründerzeitvillen, waren und sind nun Abstraktion und klare Linie als Stilmittel der Architektur angezeigt. Aus dieser Zeit, nämlich der Nachkriegszeit und der Wirtschaftswunderzeit, stammt auch Ricarda Peters, die Malerin. Als sie als Grafikerin begann und über ein großes Wandbild zur Malerei fand, war auch dies eine Art von Zufällen. Einer von vielen, die für sie Programm wurden. Wie auch jetzt wieder, da sie ihre ganze Kunst in einer Stiftung zusammengefasst und in guten Händen weiß. All dies entstand in den letzten beiden Jahren und für Peters ist es ein großer Glücksfall, der nun auch endlich und letztlich ihre Werke ins ganz neue Museum gebracht hat. Ich habe Ricardas Kunst seit Jahren begleitet und mich mit dieser Künstlerin über ihr Werk und ihr Leben ausgetauscht. Dies auch jetzt wieder im Sommer 2021. Und so möchte ich Ihnen einen ganz kurzen Abriss über ihre Biografie oder ihre Biografie vorstellen. Und dann wollen wir besonders der Künstlerin das Wort einräumen, denn sie hat viel, viel zu sagen. In eine Künstlerfamilie geboren, fand Ricarda Peters schon früh zur Kunst, sie selbst in die Malerei letztendlich. Sie absolvierte ein Studium an der Werkkunstschule in Offenbach, wurde danach Meisterschülerin und Assistentin von Professor Emilio Vedova in Venedig und absolvierte anschließend ein Studium der Archäologie und Kunstgeschichte an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Ihre Werke sind in Mainz, in Wiesbaden und auch in Venedig, wo sie immer wieder hingezogen fühlt. Auch in New York hat es die Künstlerin hingeführt. Inzwischen hat sie aber auch mit ihrer Kunst an der Venice Biennale teilgenommen und eine eigene Webseite www.ricardapeters.de, wo man viele ihrer Texte und Bilder sehen und lesen kann. Ihre Bilder wie auch ihre Gespräche sind offen und geistig bereichernd. Sie hat ihre Gedanken in zahllosen Tagebüchern in Venedig und auch, wo sie oft weilt, und anderen Städten aufgeschrieben. Und sie hat natürlich auch Malerei und Studienaufenthalte in Israel und den USA darin festgehalten. Zu sehen werden ihre Bilder also ab Oktober 2021 in dem schönen der Sammlung Ernst sein, und zwar in dem großen Gebäude, das ich Ihnen auch bildlich in unserem Blog vorstellen werde, dem fast fertig im Sommer 2021 gewesenen schon Gebäude. Sehr, sehr schön, dieser Kubus an der Wilhelmstraße. Hören Sie nun unser längeres Gespräch, an dessen Anfang wir die von Frau Peters selbst vorgelesenen Zeilen, die ihr gesamtes künstlerisches Programm bilden, stellen wollen. Unser Gespräch fand im Sommer statt. Ricarda Peters ist inzwischen 86 Jahre alt. Ihre Kunst wird, wie gesagt, nun in einer Stiftung zusammengefasst sein und später wird sie ein Teil einer noch größeren Stiftung werden. Hören Sie nun unser Gespräch und vor allem das, was Frau Peters zu sagen hat über Kunst allgemein, über ihre eigene Kunst und vor allem über ihren Weg im Leben. 2012 habe ich das geschrieben. The Phenomenon of Consciousness, das Phänomen des Bewusstseins, über die Bilderfindung in der abstrakten Malerei. Kein a priori, keine Assoziationen, nicht wissen, nicht wollen, sich fügen, sich überantworten, Instrument sein. Zitat Immanuel Kant. Die Kunst ist die Befreiung aus der Welt der Begriffe. Ein Freiraum ohne Vorschriften. Das ist der Augenblick, jetzt, das erregende Moment. Nur hier kann sich Unerwartetes, Unvorstellbares, Genuines manifestieren. Jetzt, gleich Zeitlosigkeit, ist der Eintritt in das beseelte Sein, nach vorausgegangenem Salto Mortale über den Verstand hinaus in die Leere, in der sich die Fülle offenbart, die Ebene der Ideen, der kosmische Bereich, die Intuition. Die Verwandlung des Ego in das Selbst, egofrei, zeitfrei, irrational. Zitat Kühlewind. Die Intuition ist die allerbewussteste menschliche Fähigkeit, frei von der Willkür des Subjekts. Das Motiv ist die Bilderfindung selbst, zweckfrei und absichtslos. Wenn dann das Bild erscheint, alle Details erfahrbar als Schönheit, eine Annäherung an die Wahrheit. Es gibt nichts hinzuzufügen, nichts abzusehen. Es ist das, was es ist und nichts anderes als zweckfrei und absichtslos. Das sagt es doch im Grunde genommen, gell? Wir sitzen im Kulturspiegel mit Ricarda Peters. Ricarda Peters in Wiesbaden in einem super wunderschönen Altbau und mit umgeben von Millionen von Bildern. Ich weiß gar nicht, wie viel du hast. Weißt du es? Ich schätze mal so im Ganzen 3000, also mit auch mit Video, Objekten und allem möglichen anderen. Wahnsinn, Wahnsinn. Und es ist erschreckend, also wenn ich zurückblicke und das alles um mich herum sehe, aber ich kann mich zum Glück rückblickend in meinem Leben auf Fügungen verlassen. Aha. Das Richtige kommt im richtigen Zeitpunkt. Sowohl im Künstlerischen als auch in dem ja, in allem zu versorgenden Künstlerischen. Denn was macht man? Man ist, du hast, glaube ich, deinen 85. gefeiert mit einer schönen, einer kleinen Ausstellung. Das war so eine ausgelegte Kunst in dem, im Künstlerhaus, nicht? Ah ja. Sah wunderschön. Mhm. Und da habe ich jetzt Fotos gesehen und da bist du auch 3 Jahre Kunst abmarschiert, nicht? Die lagen auf dem Boden. Ja, ja, ich habe 100 Bilder auf den Boden gelegt und die durfte man auch betreten. Ah. Also einen anderen Fokus einnehmen, von oben nach unten, nicht von links haben nach rechts. Haben die sich getraut, da drauf zu treten? Ich habe sie ermuntert, aber mit Socken bitte. Ah, mit Socken. Ja, das finde ich sehr gut. Ja. Und du malst mit Acryl? Ja, ausschließlich mit Acryl. Auf Papier und Leinwand? Und hauptsächlich auch immer auf Papier, weil ja. Ich ja sehr viel reise und da kann ich gerolltes Papier mitnehmen und keine sperrigen Rahmen oder so. Und ich ziehe es dann perfekt auf. Also das habe ich im Laufe meines Lebens perfekt gelernt, wie man das macht. Und da weiß ich, dass du einen Beruf gelernt hast, der auch im Künstlerischen ist. Und das war ja nicht jetzt Malerin, sondern es war Restauratorin. Du hast restauriert viel auch. Auch eine Fügung. Aha. Also ich bin mal eine Weile herumgelaufen und habe vor mich hingebetet, ich hätte gerne eine Arbeit, in die ich mich hundertprozentig einsetzen kann, aber ich hätte auch gerne dafür ein adäquates Honorar. Tatsächlich hat mich die Mutter einer Freundin angerufen, Titi Leyendecker, bekannte Restauratorin hier in Wiesbaden, und die hat gefragt, ob ich Lust hätte, ihr Atelier zu übernehmen. Oh. Die hat mir das geschenkt, ihre ganze Klientel. Wow. Und fortan hatte ich immer Arbeit. Super. Immer Arbeit. Also mein Leben war finanziert damit. Ja, das Fügung. Ist richtig. Auch Fügung. Ja. Auch Fügung. Also, wir dürfen uns verlassen darauf, dass wir entsprechende Hilfen bekommen, aber du musst darum bitten. Aha. Ja, du musst fragen. Also die kommen wahrscheinlich, die drängen sich dir nicht auf. Hm. Ja, du musst bewusst sein, du willst das so haben und dann kommt das so. Und du hast jetzt von Fügungen in letzter Zeit besonders auch gesprochen, nicht? Ich meine, du warst dann auch in Italien zwischendurch. Lange Zeit. Ich habe in Venedig studiert, bin Meisterschülerin, Assistentin von Emilio Vedova, einem großen venezianischen informellen Maler. Und bist du dadurch auch zur Abstraktion gekommen? Nein, nein. Ich bin, wenn du hier, habe ich ein Beispiel. Und zwar bekam ich als ganz junge Person einen großen Auftrag im ehemaligen Konzerthaus der Mainzer Liedertafel eine Wand zu gestalten. Und das sind 5 Doppeltüren, die da drum, um die herum, also, du also hier diese Leinwände, es war auf Holz, hast du auf gesagt, Holz, also auf Holz alles, gemalt. Ja. Und es Öl sieht aus, auch noch, Öl, auf, Öl Holz. Auf Holz. Und es sieht aus wie Kimonos, finde ich so, wenn man von Weitem guckt, weil die Aussparungen der Türen geben dieses L oben über der Tür ist gemalt und zwischen den Türen ist gemalt. Mhm. Aber das ist so malerisch, so schön und so schön in den Farben. Also ich muss gestehen, ja? dass ich zu diesem Zeitpunkt keine Malerin war. Und was warst du? Ich war Grafikerin. Ich hatte Grafik und Design studiert und brav erzogen, habe ich diesen großen Auftrag angenommen und fand mich dann mit einem Pinsel in der Hand auf einmal, ja? Im Fegefeuer. Ich habe zur gleichen Zeit Dantes Komödie gelesen. Wow. Und ich habe mich selber erfunden als Malerin. Ja. Also da war keiner, der gesagt hat, hör mal, du musst also immer rechts um die Ecke gehen. Da oben. Und da oben dann ganz schnell links. Aber natürlich ist das nicht. Und doch sind also Figuren, also wie soll ich das sagen? Es sind Formen. Die Farben verändern sich und du kannst also noch Formen ausmachen. Also es ist nicht alles, was nur eins ineinander übergeht. Und hast du dir dazu was vorgestellt? Nein, oder hast du einfach gefühlvoll gemalt? Nein, ich habe einfach rauf los. Also das mich ist auf toll. Den Weg gemacht und nach einem Jahr war das fertig. Wahnsinn. Ja. Und ich weiß, dass du auch dafür dann einen neuen Platz brauchtest, weil das Gebäude ja dann plötzlich aber sehr, sehr, sehr viel später. Das ist ja erst 2018, wurde der Konzertsaal abgerissen, weil Asbest verbaut. Oh. Und dann hat man mir einen netten Brief geschrieben, man freue sich, mir dieses Werk zurückzugeben, aber ich müsste es auch selbst bitte entsorgen. Oh Gott. Unglaublich. Ja, aber da standst du erstmal wieder vor dem, ich muss um was bitten. Ja. Ich muss um einen Platz dafür bitten. Ja. Und hast du auch? Habe ich auch, ja. Und wie hat sich das ich habe ein paar Freunde gefühlt. Eingeladen, einfach, um sich das nochmal anzuschauen. Mhm. Und da hat ein Freundespaar, die ein wunderschönes Anwesen in Rastenberg in Thüringen haben, die haben gesagt, wir nehmen die Hälfte. Mhm. Doch nicht zu fassen. Wunderbar. Kamen mit einem großen Lastwagen, haben das dorthin geschafft. Ja. Dann habe ich mich dorthin begegnet, habe es restauriert. Und es hat also einen hinreißend schönen Platz bekommen in diesem Haus. Mhm. Okay, die andere Hälfte steht im Taunus, in einer Garage und wartet auf Liebhaber. Na, das können wir doch auch mal so in die Welt streuen. Ja. Das, hat es einen Namen oder hast du es nicht genannt? Okay. Und benennst du überhaupt deine Bilder? Nein. Nein. Sie sind abstrakt, sie sind intensiv, finde ich, deine Bilder. Mhm. Sie wirken durch den Pinselstrich. Mhm. Und sie wirken durch die Farbe. Mhm. Und es sind sehr viel Primärfarben, finde ich. Ja. Ändert sich die Farbe oder sagt man heute keine Lust auf Blau? Gar nicht. Aufhören zu denken. Aufhören zu denken. Das ist ganz entscheidend. Ja. Nicht wollen. Aha. Instrument sein. Ja. Und, aber wollen Platz dafür. Und jetzt hast du einen super, super, super Platz. Ja. Da kann man dir nur super gratulieren, ja. weil du ja jetzt mit Weltgrößen in Wiesbaden hängen wirst. Ja. Wer hätte das gedacht? Wer hätte gedacht, dass die Sammlung Ernst endlich ein Museum findet? Das hat auch Jahrzehnte gedauert, glaube ich, die Planung und auch die Ausführung. Und jetzt stehe ich vor einem Betonkasten. Und vielleicht, wenn diese Sendung läuft, ist der Betonkasten schon zugänglich. Mhm. Und der steht genau neben dem sehr historisch aus katastrophal vielen verschiedenen Stilen zusammengebauten Wiesbadener Stadt, also Wiesbaden Museum Wiesbaden und daneben jetzt dieser sehr moderne. Mhm. Es erinnert mich ein bisschen an die Architektur in den Niederlanden. Da werden plötzlich, da ist es, als wenn ein Raumschiff landet, plötzlich hast du ein fantastisches Gebäude irgendwo dazwischen. Mhm. Und ich finde, das ist unsere Zeit, das müssen wir akzeptieren. Ja, ja. Es gibt viele Leute, die sagen, nein, Wiesbaden muss also antik bleiben. Ach, Unsinn. Ja, und die, ja. Das gibt's gar nicht. Und Ernst bringt die Moderne. Klar hat die Moderne in das Museum Wiesbaden gebracht. Ja. Und Ernst bringt die Moderne mit seiner eigenen Sammlung. Ja. Und hat von dir, gratulieren wir sehr, zwei große Werke gekauft. Ja. Unglaublich glücklich darüber. Ja. Das ist also, mir wird attestiert, das sei ein Ritterschlag. Das ist ein Ritterschlag. Das ist einfach ein Ritterschlag, weil in dieser Stadt so wenig große Kunst in großen Räumen gezeigt werden kann. Und das liegt natürlich auch an der Geschichte Wiesbadens, ja, dass sie eine liebenswürdige Kurstadt ist. Ja. Wer hätte, wie gesagt, Frankfurt ist platt gemacht worden und dann haben sie wieder aufgebaut und da ist jede Menge Modernes passiert. Ja. Wiesbaden haben sie eben nicht platt gemacht, weil die Amerikaner so romantisch sind und wollten es nicht platt machen, weil sie das schöne Alte lieben. Ja. So das Rotenburg der Rhein, des Rheins oder so. Ja? Ja. Und Heidelberg lieben sie, Wiesbaden liebten sie und haben ja auch jede Menge gut gelebt und leben weiterhin hier. Army Corps of Engineers ist in Wiesbaden stationiert. Und jetzt kommt das, was ich in Mannheim sehe an Gebäuden, an modernen Gebäuden, das braucht Zeit. Das kommt jetzt hier rein. Ja. Und dein Werk gehört nach Mannheim. Also weißt du, was ich meine? Es gehört in diese modernen Städte. Es gehört zu diesen modernen Werken, zu diesen modernen Gebäuden. Ich hätte das in Frankfurt vermutet, in Wiesbaden nicht. Und hier ist es. Und für dich, dass du hier sesshaft bist und ein wahnsinnstoller Teil dieser Stadt, den ich immer wieder begegne, den Menschen hier in dieser Stadt, die hochinteressant sind, die findet man in Wiesbaden. Mhm. Man muss nur suchen. Mhm. Ja. Beziehungsweise auch da frage ich. Wer ist interessant und wer läuft mir über den Weg? Ja. Und wir sind einander ja so auch begegnet. Ja. Und immer wieder. Und immer wieder. Und diese zwei Werke, wie kam es zu diesen speziellen Werken? War da jetzt eine Auswahl? Wie hast du das gemacht? Also dieses eine Bild, was er genommen hat, das ist eine Hommage an Vedova gewesen. Ah, ja? Ja. Und ich habe ja noch eine unerhörte Fügung, und zwar habe ich in einem Rahmengeschäft per Zufall eine Dame getroffen, mit der ich mich unterhielt, und sie hat gefragt, was ich mache und was sie macht. Und sie ist eine Testamentsvollstreckerin und die hat mich eingeladen und hat also sich mal meine Umgebung angeschaut und was ich produziere und was man damit machen könnte. Und dann hat sie vorgeschlagen, wir sollten eine Foundation machen von diesem Ganzen. Also eine Stiftung. Eine Stiftung. Ja, ja. Und dann hat sie direkt den Herrn Ernst angerufen und hat gesagt, er hätte ein Angebot und er hat uns dann auch eingeladen. Wunderbar. Unglaublich. Ja, aber sie hatte die Verbindung. Die hatte das die Verbindung. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Denn man traut sich ja nicht unbedingt gleich auf die Stufe von allen möglichen Leuten. Also das muss man einfach, das muss sich ergeben. Ja, ja, ja, ja. Und sie hat das Potenzial und die Fähigkeit. Genau, und aber auch die Erfahrung. Ich meine, das ist, wenn man mit Nachlesen arbeitet, dann kommen da auch sicher andere Dinge zustande. Ja. Aber lebende Künstler zu treffen, ist eigentlich oft eine Seltenheit für solche Testamentsvollstrecker. Und mit einem Nachlass zu arbeiten, ist nicht einfacher, weil da sehr viele Verwandte dann an einem zurren. Ja. So ist es also. Aber das habe ich also vorher schon alles bestimmt, wer welche Tasse kriegt. Und ja, auch das ist sehr wichtig. Und ich meine, bei dir ist es ja auch ein Museum zu Hause. Also ich kann sagen, dass die Dinge, die du übers Leben gesammelt hast, kam das von der Familie? Haben da auch sehr viele alte Stücke? Die ganzen Möbel. Ja, ja, ja. Dein Vater hatte, was hat dein Vater? Vater war im Musikbereich. Mein Vater war Chefdirigent des Symphonieorchesters zwischen 1942 und 1952. Ja. Also der hat einen ganzen Nachkriegsaufbau hier in Wiesbaden gemacht. Und du hast gesagt, der hat auch die ganzen klassischen Konzerte dann wieder organisiert. Also das ist fantastisch. Die Zykluskonzerte gab es. Stadtgeschichte. Konzerte im Theater, im Kurhaus, in allen Lichtspielhäusern. Mhm. Also er hat Unglaubliches bewegt. Kam die Musiksache in Mainz da in irgendeiner Weise miteinander mit deinem Leben zusammen, dass du dieses Wandbild da, hatte das auch noch mit Familie zu tun? Ja, ich denke schon auch, er war auch Liedertafeldirigent. Genau, also dass ich nehme dann, ich habe dann diesen Zusammenhang noch gesehen. Es ist wunderschön, Musik, und malst du und hörst du Musik? Nein, nichts, gar nichts, leer. Gar nichts, einfach also nur leise. Pinsel und ich. Pinsel und du, ja, okay. Und hier aufzuschwätzen. Wichtig. Mir, sage ich mir selber. Ja. Ich weiß nicht, ob man leise sein muss, um Musik zu machen. Das ist individuell verschieden. Ja, ja, ja. Manch einer muss dann dringend Tschaikowski hören oder so. Also ich bitte nicht. das Wesentliche an der Kunst? Das hast du doch inzwischen auch schriftlich gemacht, ne? Ja. Ja. Was, sag mir für dich, was ist Kunst? Instrument sein. Mhm. Ja. Und du hast es jetzt reduziert auf zwei Wörter. Instrument sein, das ist fantastisch. Instrument sein. Ja. Also nichts fordern, nichts wollen, bereit sein und tun. Und tun. Ja. Und du tust weiterhin. Du tust ja irre viel. Es gibt so viele Möglichkeiten, Dinge zu ordnen oder zu sehen. Und die Schöpfung ist unendlich. Die Schöpfungsmöglichkeiten sind unendlich. Hier hast du als eines der neueren Bilder, oder es ist ein Objekt wirklich, einen Altar. Sag mir mal was dazu. Das also ist, ein Altar, ich bezeichne das als einen panethischen Tempel. Ja. Ist dreiteilig. Also die alte Triptych-Idee ist schon vorhanden. Also ein Triptych schon. Ja, ja. Und ich lade alle meine Freunde ein, in diesen Tempel zu kommen. Aha. Da sind wir unter uns, ewig Gleichgesinnte, geschützt, zweckfrei und absichtslos. Das ist das Entscheidende. Mhm. Ja? Aber kommunizierend miteinander? Ja. Oder nur stumm? Nein, was immer sich dann ergibt. Aha. Und es steht bei dir im Wohnzimmer und es hat drei Teile und dann Säulen, zwei Säulen, die jeweils die Trennung ist zwischen diesen drei Teilen. Mhm. Würdest du es anders aufstellen oder steht es so? Nein, es steht nicht so richtig, die stehen jeweils eins an jeder Seite. Okay. Also die zwei. Die zweite Säule müsste außen stehen. Ja. Ja, und auch über jedem Teil des Triptychon befindet sich auch ein Kreismotiv, was darüber hängt. Okay, und das würde von der Decke hängen oder wie würdest du das? Das müsste ich sehen, dass mir da jemand behilflich ist. Ja. Ja, aber das ist also etwas, was dann quasi über dir ist, dieser Tempel. Dann bist du im Tempel mit dem Kreis als Dach sozusagen über dir. Ist es ein offener Tempel, das heißt, du kannst mit Menschen reingehen? Ja. Also es ist ein, ich finde, es braucht ein Gebäude. Ich finde, es braucht eine Ruhestätte. Dieses Werk gehört in einen großen Raum. Allein. Wunderbar, bin sofort bereit. Ja. Also wirklich, es erinnert mich sehr an andere säkulare oder sagen wir spirituelle Orte, die aber säkular gemeint sind. Das heißt, es muss kein du musst keine Religion da reinbringen. Du kannst einfach deinen Geist reinbringen. Aber das ist schon die Religion. Das ist die Religion. Ja, ja, ja. Aber es ist zweckfrei und absichtslos. Eben. Aber das ist ja eigentlich Flannery O'Connor hat mal eine Kurzgeschichte geschrieben über The Church Without God. Und das ist im Prinzip diese Idee. Ja, ja? Aber nachdem ich festgestellt habe oder begriffen habe, dass Gott in mir ist, also ich bin Gott, ich bin Licht, ich bin Liebe und ich bin Vollendung. Mancher mag das als anmaßend sehen, wenn man das sagt. Okay, das ist eine Erfahrung, die man macht und die darf man annehmen, wenn man das begreift, was das ist. Mhm. Ja. Weil viele eine Idee von Religion hat, die übergeordnet ist und nicht in einem. Verstehst du? Es ist überall. Ja. Also das ist alles in mir, es ist in jeder Pflanze, in jedem winzig kleinen Blattlaus, die da rumläuft. Ja. Ja, es ist alles perfekt geordnet. Mhm. Wir machen durcheinander. Mit dem Kopf. Und den Händen. Wie? Und den Händen. Wir die Hände wir sind nicht mal so unschuldig, aber es ist einfach der Kopf, der initiiert das ja. Mhm. Nicht, was die Hände dann machen. Richtig. Aber wie gesagt, Chaos wird erzeugt. Du hast recht. Chaos, ja. Und irgendwann hat mir jemand gesagt, das Chaos ist die Möglichkeit aller Möglichkeiten. Ja. Auf mich die Möglichkeit aller Möglichkeiten. Und dann aber bereit, um etwas daraus zu schaffen. Das sind dann die Möglichkeiten, die sich dir anbieten. Ja. Die unendlich vielen offenen Türen, du musst nur sehen, dass du die richtige packst. Und jetzt muss ich zu einem Kasten kommen, denn das ist ja auch ein offener Kasten. Ja. Und zu dem sagt mir auch etwas, das ist ein unendlicher Kasten. Ja. Da wurde, das war glaube ich mal, ja, das war ein ein Vorschlag zu einer Präsentation des eigenen Raumes. Und ich habe dann diese Box geschenkt bekommen da. Und die habe ich also mit Spiegeln ausgestattet. Innen, also es ist innen mit Spiegeln ausgestattet, ja. Und diese Spiegel reflektieren sich ja bekanntlicherweise in eine Unendlichkeit. Genau. Und drinnen hast du kleine Kreise, der großen Kreise, die du sonst malst. Ja. Und sie liegen auf der Fläche, auf der man stehen könnte oder in die man reinschaut. Und auch auf den Seiten zum Teil in die Spiegel hinein. Ja. Was macht man mit dem Kasten? Rezipiert man ihn? Denkt man, diskutiert man? Wie kommt da Kommunikation, wenn du diesen Kasten hast und zeigst? Also ich bitte die Leute einen Blick in die Unendlichkeit. Mhm. Und dann sind sie einen Moment aufmerksam und haben da auch geguckt. Und dann? Und sich eigentlich nicht so sehr viel geäußert. Sind sie etwas irritiert oder? Also ja, natürlich ist das eine Irritation. Was sage ich denn über die Unendlichkeit? Ja. Gell? Ja. Vor allem, wenn du sie so benennst. Also vor allen Dingen kannst du sie ja sehen. Das ist ja habhaft, das ist ja anfassbar. Das ist erstaunlich, nicht? Ja. Ja, ja. Das ist fantastisch. Die anderen Säulen, die hier stehen, sind sie Werke, sind sie Einzelstücke? Wie deklarierst du sie und wie zeigst du sie? Vorläufer davon sind die großen Chondi. Die haben etwa 1,10 Meter. Hör auf. Die Voraussetzung davon ist das Kreismotiv. Die Voraussetzung für die Säule. Für die Säule ist das Kreismotiv. Und die Aufhebung der Polarität. Okay. Der Kreis also hat keine Polarität, kein oben, kein unten, kein rechts und kein links, sondern ein ringsherum. Ja. Und das hattest du ja früher schon gemacht an der Wand. Du hattest also kreisrunde Bilder, die man drehen konnte. Ja. Und das haben wir auch im ersten Interview. Da war die Ausstellung, die du hattest bei Roter Winter. Das heißt damals, ich glaube, es war schon Roter Winter. Ja. Ne? Also die haben ja zusammen jetzt eine Galerie und früher war es, glaube ich, nur Roter oder so. Ja. Jedenfalls, das haben wir da schon gesehen an den Wänden, aber diese Säulen standen da noch nicht. Nein. Nein. Und das ist die Fortsetzung davon, nämlich Alpha et Omega. Okay, also kein Ende und kein Anfang. Kein Ende und kein Anfang, die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Okay. Und wieder Endless Image. Mhm. Ja? Und die stellt man und dreht man? Oder du, man gut, du geht läufst herum. Du läufst herum, ja. Also ich fordere den Betrachter auf, Aktionen zu betreiben und drumherum zu laufen dann. Fantastisch. Und da hast du auch eine ganze Reihe von, nicht? Ich meine, hier stehen ja schon 4, 5. Ja, ich denke, es sind im Ganzen etwa 40, die ich davon habe, verteilt. Und das heißt, man könnte einen ganzen Raum damit füllen. Ja, und könnte wirklich durchlaufen. Ja. Sie brauchen aber auch ein bisschen Abstand, finde ich. Also sie müssen auch auf einen wirken können. Ja. Dann hast du eine mit Scheiben, ist auch eine Säule mit der großen Goldkugel obendrauf. Was ist das? Das ist meine Vorstellung von überwundener Polarität. Okay. Also wenn du Blau mit Rot mischst, überwindest du die Polarität zwischen den beiden und bekommst Violett. Ja. Und die violette Farbe ist auch die Farbe des Geistes, der geistigen Qualitäten. Okay. Und da bin ich mit nach Venedig gereist. Man hatte mich eingeladen. Und ich bin mit diesem Turm dann nach Perinich gereist. Das heißt, ich habe es an eine Firma gegeben und die hat das also dort abgeliefert. Und dann hast du es dort gezeigt? Dann habe ich es dort gezeigt. Bei sich, alleine? Das war ein Werk? Nein, aber das war eine große Ausstellung von allen möglichen Künstlern am Lido di Venezia. Aha, schön. Ja, eine fantastische Lokalität für Kunst, für sowas. Immer. Ja, auch ein geliebtes Venedig für dich, denn Italien. Und ich hatte einen wunderbaren Platz in dem Hotel, wenn ich noch wüsste, wie das hieße. Aber da war ein Eingang mit einem Bogen. Ah. Und da konnte ich es dann da hinstellen. Schön. Ja. Ja. Sehr und die schön. Kugel da oben, das ist... Moment, was ist es? Das ist die Erleuchtung. Mhm. Goldene Kugel? Die goldene Kugel. Ja. Und alles bewegt sich dahin. Es ist also wie eine... ist die Vollendung. Ja, ja, ja. Schön. Und hier hast du eine Silberkugel, aber das ist mehr ein Ball. Ja. Das ist mehr ein Objekt zum Benutzen als eins zum Kunstmachen, ja? Und es steht auf einem Blumenständer und es passt. Es passt. Mhm. Also alles beides auf der Straße gefunden. In deiner Wohnung ist alles rund oder eckig, aber irgendwie stimmig. Also alles, was an Altem da ist, was geschwungen ist, das sind alles sehr große Grundformen. Und damit lebt sie es gut. Ja. Also dieser Tisch, da hat meine Großmutter schon als Kind dran gesessen. Mit Wurzelholz von ihr, sowas Schönes. Und jetzt geht also immer weiter. Und deine Bücher und deine Bibliothek ist um den Fuß dieses Tisches herum. Also da habe ich alles, was ich brauche. Das ist auch etwas Rundes. Das sieht auch so aus, als ob es ein Teil deiner Dekoration ist. Also deine Kunst im Grunde. Also alles bewegt sich. Wenn das so gesehen wird, also für mich ist das so. Der Versuch, ein bisschen Ordnung zu machen in dem, was mich so täglich beschäftigt. Aber du hast ja einen kleinen Tempel gebaut oder Altar gebaut. Das ist meine heilige Ecke. Ja. Das ist ein Oktagon, ein achtteiliger Tempel, innen und außen verglast. Und drauf stehen Figürchen und Figuren und was aussieht wie ein Fabergé-Ei, aber keins, glaube ich, ist. das wäre ja toll. Aber alles ist rund und alles ist im Rund und draußen als Spiegelbild dessen auch ein Blumentisch mit ebenso im Kreise angeordneten Dingen. Ja. Und ich glaube, du nimmst es gar nicht mal so sehr wahr, als wie jemand, der reinkommt und der all dies als Gesamtkunstwerk sieht. Ja. Ja. Ja, das ist nämlich Künstler inklusive. Mhm. Alles ist hier Lager, Museum, fristet so sein Dasein. Wohnung, ach ja, aber ein Atelier hast du auch noch, gell? Ja, also ist das auch eine der Fügungen, dass man ein Atelier hat? Du hast mal im Künstlerhaus ja auch ein Atelier gehabt, ja. Ne? Und das ist natürlich auch eine Ehre, wenn man in dieser Stadt dann kann man sagen, nicht? Also ja. Als wir uns kennenlernten, hattest du da das Studio und dann muss man umziehen und dann hat man eben anderes. Aber gibt es noch eine Fügung, die jetzt neu ist, außer, ich meine, Ernst ist super. Gibt es noch Dinge, die... Ja, also das Ganze durch diese liebe Susanne Pöbel, das ist diese Testamentsvollstreckerin, die hat wiederum vermittelt, dass mein ganzes Oeuvre in eine Unterstiftung, in eine andere Stiftung eingelagert wird, und zwar bei den Baumstarks, die hier in der Taunusstraße einige Häuser weiter ein großes Haus besitzen und ist nicht zu fassen. Gell? Also es braucht gar nicht umzuziehen groß, also es ist ganz in der Nähe. Ganz in der Nähe. Fantastisch. Unglaublich. Also es das ist auch, da ist also von meinen Schultern, also irgendwann wachst du auf und siehst, was du gemacht hast, ohne zu ahnen, was das ist. Ja. Nicht? Aber es ist abgerundet und das ist fantastisch. Ja, es ist alles untergebracht. Okay? Mhm. Ich kann aufhören, mir vor mich hin zu jammern oder so, gell? Ich glaube, jammern, das tust du nicht. Nein, das tue ich nicht, aber ich stöhne so ein bisschen so. das hat mir schon meine Schwester gesagt, hör doch mal auf, immer, dass du immer... Ja, man hat Eigenheiten im Alter, glaube ich, die kommen noch dazu. Ja. Aber die machen einen auch sympathisch, das ist auch, das ist die Frau, die das immer macht. Aber ich finde, dass du bist die Frau, die Kunst macht. Also das ist überhaupt keine Frage. Und was ich bin ich? Hab's nicht die verstanden. Frau, die Kunst macht. Ich mache Kunst. Du machst Kunst. Ja. Was machen Sie? Ich mache Kunst. Ja. Ja, ja. Und das kann man auch gut so sagen. Aber du sprichst, du schreibst. Und wir werden uns mit dem Text noch ein bisschen befassen. Mhm. Und ich finde, wir haben sehr viel über dein Leben gesprochen. Gibt es noch etwas, was du sagen willst? Was du nicht gesagt hast und was dir auf dem Herzen liegt? Könnte ich jetzt spontan nicht sagen. Mhm. Nein. Aber du bist auch eine sehr geschickte Fragerin, weißt ich du? Ich frage, ich bin neugierig. Ja, weißt gut. du? Ja. Und wer neugierig ist, der lernt etwas und der kann auch etwas vermitteln. Mhm. Und ich glaube, dazu muss man sprechen können. Also ja. Das heißt, fragen können und antworten können und sprechen können. Ja. Es gibt Künstler, die können nicht über ihre Kunst sprechen, ja. Aber ich kann sie auch beschreiben. Ja. Ich möchte, das ist ein Teil dessen, was ich kann. Mhm. Aber ich bin sehr glücklich, wenn ich Menschen finde wie dich, die auch sich äußern. Ja, mhm. Und sich äußern können. Und mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Und ich glaube, zur Vermittlung gehört beides. Also zur Vermittlung, viele stehen im Raum und schauen sich etwas an und sind fassungslos und gehen weg. Mhm. Und das will ich nicht. Ich möchte, dass die stehen bleiben. Mhm. Ich sage immer, guck dir an, was du liebst. Mhm. Passion. Guck dir an, was du hast. Passion. Mhm. Und dann geh nach Hause. Ah ja. Ich biete eine Sehhilfe an, insofern, als dass ich also nicht nur die Leute auf den Bildern laufen lasse, wie mit den 100 Bildern am Boden, aber auch, dass jemand hingeht und mit den Händen Formen nachfährt. Ah, es rezipiert, also mit dem Tastsinn. Mit dem Tastsinn mhm. und den Augen wahrnimmt, was er sonst nicht wahrnimmt. Mhm. Ja, also und es auch darf. Ja, ja, natürlich, mhm. ja, da. Denn die Wahrnehmung ist ja höchst beschränkt, nicht meistens gerade mal eine Oberfläche. Oder nicht so ausgebildet im einen, wenn es andere ist. Also wenn man sich auf die Ohren verlässt oder auf die Augen verlassen ja, kann, ja. dann ist der Tastsinn nicht so wichtig. Aber in dem Moment, ich habe auch schon mal ein Kunstwerk gehabt, wo ich einem Blinden, von Geburt an Blinden, die Möglichkeit, Erlaubnis gegeben habe, ja. es abzutasten. Ja, ja. Und dass die Quilterinnen, mit denen ich gearbeitet habe, die waren entsetzt. Oh Gott, es könnte ja jemand mit seinen Fingern meinen Stoff berühren. Und ist es verständlich. Ja. Ja? Weil viele für die Ewigkeit denken. Mhm. Ich denke für den Rezipienten, derjenige, der, wie du sagst, es auch betasten darf. Mhm. Aber das muss der Museum dazu sagen. Also ja. ich hatte da auch schlechte Erfahrungen mit Freunden, die immer auf Bilder geklopft haben. Ist schlecht. Ja. Da wirst du angebrüllt. Ja. ja. Aber das ist schön. Und ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch. Ich bedanke mich, dass du dir die Mühe machst. Das macht mir großen Spaß und große Freude. Und ich hoffe, dass viele mit uns diese Freude teilen, wenn sie die Bilder sehen. Mhm. Dich einstellen werde in den Blog von deiner fantastischen Umgebung. Mhm. Und hoffentlich finden die auch ins Museum ernst. Und schauen sich an, in welcher großartigen Gesellschaft du bist und noch das lebend erfährst. Aber dass der Ernst zwei Bilder für mich genommen hat, das ist das eine davon, diese ja. Omaggio an Vedova. Mhm. Und er hat selber Vedova gesammelt. Ah, dann hat er dich gesehen. In ja, dem, und ja. dann gibt es da wieder eine Verbindung zu ja, mir. Ja, ja. Durch den Weg. Aber nur das Menschliche ist, was zählt. Und dass du mit ihm auch sprechen kannst, das ist auch ganz toll. Ja. Also der Sammler ist am Leben, der Gesammelte ist am Leben. Und nur so kommen große Sammlungen auch zustande. Und der propagiert ja also ausschließlich die abstrakte Malerei. Ja. Und dazu bin ich eigentlich der geeignete Gesprächspartner, weil ich wirklich von Anfang an recherchiert habe, was das ist. Ja? Und das habe ich ja in einem kleinen Dingsbuch da geschrieben. Was ist denn das? Also aus diesen Biepen kann unsere Hörer können erfahren, dass du ein neues Telefon hast und dass das eine Herausforderung ist aber heftig, für alle heftig, ja. und dass man damit umgehen lernen muss. Ich glaube, da muss man in den Laden gehen und fragen. Also das ist bei mir auch alles, lasse ich mir erklären und dann kann ich's. Aber es dauert. Es dauert. Und die anderen Dinge, die kommen im Schlaf. Wenn man malt, dann kann man das. Wie Fahrradfahren, ja? Ja. Ist es. Also ja. es sind gelernte Sachen, aber es sind auch intuitive Sachen. Es ist ein unendliches Bedürfnis. Ja, ja. ja das hat angefangen mit Kinderzeichnungen. Mein wunderbarer Vater, das ist mein zweiter Vater. Aha, der, schöner Mann. Ja, wunderbarer Mann war das. Schöner Mann. Schöner Mann. Der hatte ein Malbuch gekauft und da sollte ich mit ihm zusammen einen Gugelhopf ausmalen. Dann habe ich das so ein bisschen gemacht und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, weißt du was, mal du ruhig weiter, ich gehe raus ein bisschen spielen. Also er konnte dich nicht anhalten, erstmal in den Linien zu malen. Das ist ja auch was Fürchterliches, wenn man das als Kind ja. gesagt bekommt, das musst du jetzt so machen. Und im Endeffekt hat er es verstanden? Ja, er hat es verstanden, aber ich hatte dann eine Aufgabe für ihn. Mal mir Strichmännchen. Und dann hat er lauter Strichmännchen gemalt. Ich habe für den Rest der Zeit nur noch Strichmännchen gemalt. Ja. Die so waren, so. Aber er hat es dir gezeigt, wie es geht. Ja. Das ist doch gar nicht schlecht. Also, nein. Aber ich meine, ich sage meinen Studenten immer, wenn man in dem Moment, wo die Mutter sagt, so malt man ein Gesicht, also einen runden Kreis und dann zwei Augen und einen Strich für die Nase, und dann malt das Kind nur noch das, weil man die Mutter, die hat Mutter auch gesagt, zufriedenstellen, ja, will. Ja, die haben die Eltern, wir wollen die Eltern jetzt, sie lieben uns, wir wollen, dass sie uns lieben, wir machen jetzt, was sie wollen. So. Und damit ist die Kreativität zum Fenster, ja, raus. Natürlich. Sie ist kaputt. Storniert. Also, oder stunted. Also das heißt, man hat sie. Und das ist schade. Mhm. Aber du hast das richtig gemacht. Du bist einfach aus dem Haus und hast gesagt, ja, also das ist nichts für mich im Grunde, hast du gesagt. Ne? Ja, ja, also ich gehe ein bisschen spielen jetzt. Ja, aber du spielst ja auch auf der Leinwand. Du spielst ja. Ja, aber auch. Das war halt eben nicht das Spiel, was ich gerade wollte. Genau. Und nicht? Er hat es aber falsch verstanden. Er hat gedacht, Kunst ist, wenn man in den Linien bleibt. Ja. War er, das ist der Musikmann oder nicht? Ja, der, ja, Musikmann. Ja, hättest du ihm ja sagen können, komponier was Schönes für mich. Das hättest du vielleicht, das wäre vielleicht ein besseres Pendant für dich gewesen. Naja, also. Naja, ja, überlege. Ich meine, so denkt dein Kind vielleicht nicht, aber die Idee ist, dass er auch spielt. Pass mal auf, ich habe sogar die Zeichnung, die ich dann gemacht habe, ich müsste da mal um die Ecke. Jetzt müssen wir gucken. Jetzt muss ich meine Tasche, ja, meine Tasche hier. Guck mal, was so. Wir alles mit uns mitschleppen, alles unentwegt. Ne? Ja, nein, aber die Kinder zeigen das immer fantastisch. Meine Mutter hat alles aufgehoben. Und jetzt gucken wir an diesem wunderbaren, dieser Bibliothek unter dem Tisch. Mhm. Mhm. Fantastisch. Kinderzeichnung. Guck mal. Kinderzeichnung. Auch da. Und du weißt genau, wo sie ist. Das ist ja das Tollste. Auch noch, gell? Ja. Also ich habe mal eine Kinderzeichnung von mir gemacht als Stoffapplikat. Also was, man was? Kann eine Applikation, es war eine runde Sache. Ach, wie süß. Ja, ein Scherenschnitt mit einem Engelchen. Ja. Hast aber du die auch gemacht, ja, als Kind? Ganz Scherenschnitte. Ganz. Das ist eine sehr wilde Krippe mit Josef und Maria, und das Jesuskind sieht aus, als ob es in einem Fell, also dieses Profil, fantastisch, ja, ja, wunderschön. Herrlich, wunderbar. Also das muss man auch alles behalten. Das hat man im Kopf, aber man hat es auch noch im Papier. Das ist ja fantastisch. Ist lustig, das super, ist ja, ja, fantastisch. Als noch diese Engel da. Also ich habe mich dann, das war schon sehr viel später. Ja, da hast du Blumen. Alle Briefe wurden verziert. Guck mal, ganz lange Briefe. Sechs. Aha. Also ein Haus und eine Sonnenblume mit sechs gemalt. Ja. Also viele, viele Kinderzeichnungen und Rechenaufgaben. Rechenaufgaben. Aber das, was ich dir eigentlich zeigen wollte, wo ist es eigentlich? Es wird uns fast zu unterst. Ich wette mit dir, da wir haben alles durchgeschaut, und dann so ist es immer so, dass man dann das ganz zum Ende kommt. Aber du hast ja eigentlich sehr brav auch im Kreise deine Blumen gemalt und so. Also was man von dir wollte. Ja. Das war jetzt der falsche Umschlag, aber das macht jetzt nichts. Nee, wir haben jetzt wirklich ein paar Lebensalter hier durchlaufen. Das war eine wichtige Arbeit für mich. Das war eine wichtige. Sag mir warum, zeig sie mir und sag ja, mir warum. Das Gespräch mit der Blume, die aus dem Garten kam. Meine Sehnsucht war ein Garten. Ah, okay. Ja? Also du hattest keinen zu der Zeit? Nein, aha, da war kein Garten. Willkommen. Ja, ja, Ricarda, ja, das ist ein abgerundetes Interview, weil wir jetzt also bei deiner Kindheit wieder angekommen sind. Eben. Ist ja eigentlich fantastisch, ne? Ach, wie süß, eine Gänseliesel. Ist ja reizend. Also, Wie findet man von dort nach hier? Gibt es da eine Zäsur? Na, das ist ein ganzes Leben. Gibt es da eine Zäsur? Gibt es da einen Punkt, wo man sich wegwendet vom einen zum anderen? Weitermachen. Weitermachen, das war immer dieses Damoklesschild über mir. Mach weiter, weitermachen. Haben andere dir das gesagt oder du dir? Oder ich mir selber. Ja, ja. Also da gehört auch viel Disziplin dazu, nicht? Ja. Finde ich auch. Guck, das war unser Mittagstisch im Garten. Herrlich. Mit und Kaffeekanne, Teekanne, der Papi und die Mutti. Und ich bin da süß. Und die Sonnenblume. Und die Sonnenblume. Und die Figuren? Na, hat Papa mit den Strichmännchen ja ganz schön vorgearbeitet, gell? Das hat er dir ja gut vermittelt. Ja. Nicht? Also das konnte er dann. Ja. Ja, das finde ich sehr schön. Und die Sonne hat auch ein Gesicht. Also das macht man, wenn man klein ist, nicht unbedingt. Das finde ich sehr gut. Und der Osterhase hat auch also sogar einen Spazierstock also und Krachlederne. Ich glaube, das ist ein Brief aus Amerika. Also, ich möchte dir danken, Ricarda, für diesen schönen Spaziergang durch dein Leben. Und wie gesagt, wir hoffen auf mehr, immer noch mehr. Und auf dass du nie aufhörst, es gut zu machen. Toll. Du, ich kann gar nichts. Nein. Das heißt, ich kann eigentlich eine Menge. Ja. Auf allen möglichen. Aber ganz herzlichen Dank dafür, dass du diesen Spaziergang mit mir gemacht hast. Tschüss. So. Ich darf mich für das Gespräch bedanken. Wir waren im Kulturspiegel. Ich bin Susanne Nielsen und bin zu Besuch bei Ricarda Peters in Wiesbaden in der wunderschönen Taunusstraße. Und Kunst von Ricarda zu sehen demnächst im Museum Ernst, in der Sammlung Ernst, in dem neuen Museum an der Wilhelmstraße. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuhören bedanken. Am Mikrofon war ich Susanne Nielsen und für die Produktion zeichnet Bill Davidson verantwortlich. Wir sagen auf Wiederhören bis zur nächsten Sendung am kommenden Sonntag und wünschen Ihnen eine gute Woche. Bitte bleiben Sie gesund und freuen Sie sich an unseren Sendungen. Sie können sie bis 2011 zurückverfolgen und zwar sind sie alle in unserem Blog im Archiv zu finden und wir wünschen Ihnen dabei und bei dieser Sendung viel Freude. Ihre Susanne Nielsen, tschüss, ciao, auf Wiederhören und bleiben Sie nett miteinander und bleiben Sie vor allem gesund. Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Abroad ist ein vierteljährliches bilinguales Magazin exklusiv für die deutschsprachige Community in den USA und informiert unter anderem über deutsche Kultur und Events, Lifestyle und Reisetipps, Interviews, Firmenspotlights sowie einem Expert-Ratgeber und Tipps zum Leben in den USA. Abonnieren Sie es unter www.heimatabroad.com für nur 12,95 € im Jahr.